jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer... Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nur das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Willkommen zum Krimi-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, die wahren Fälle. Historische Verbrechen. Ladies and gentlemen, the story you are about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Kriminalgeschichten, die auf tatsächlichen Ereignissen beruhten, waren seit den späten 1940er Jahren aus dem US-Fernsehen nicht mehr wegzudiskutieren. Auch in der jungen Bundesrepublik gab es mit Stahlnetz oder dem Kriminalmuseum Adaptionen dieses Genres. Zu Beginn jeder Folge dieser Serien erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass der unglaubliche Kriminalfall, der dort behandelt wurde, wahr sein würde. Und das machte die Sache besonders interessant. Heute wirken diese nachgestellten Verbrechen manchmal putzig, zumal sich die frühen Serien dieser Art so ernst nahmen. Und nichts ist lustiger als Serienvorspänne mit Kommentaren. Mein absoluter Favorit unter den deutschen True-Crime-Formaten ist Polizeifunk ruft. Nicht nur wegen der grandiosen Musik von Heinz Funk, und der Name passt natürlich, sondern wegen der ersten Worte des Sprechers Hans Daniel. Hören Sie mal. Großstadt. Menschen. Technik. Gefahr. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei entstand die Serie Polizeifunk ruft. Sie sehen heute der Staatsbesuch. Ist das Beste, was Sie je gehört haben? Großstadt. Menschen, Technik, Gefahr. Polizeifunk ruft. Ja. Und das tat er. Ganze 52 Folgen lang. Die Serie war eine NDR-Produktion. Sie lief zwischen 1966 und 1970, die erste Hälfte noch in Schwarz-Weiß. Und nahezu alle Schauspielerinnen und Schauspieler, denen wir hier in Kein Mucks schon zuhören konnten, waren in Polizeifunk ruft auch zu sehen. Die junge Evelyn Hamann etwa, noch ohne genannt zu werden, Josef Dahmen, Hans Pätsch, Eleonore Schroth, Gerda Gmelin, Uwe Friedrichsen und selbstverständlich Friedrich Schütter. Den hören wir hier gleich auch noch. Es ist allem Anschein nach jemand erschossen worden. Ab 1963 griff auch Radioautor Nikolai von Michalewski auf Tatsachenberichte über Kriminalfälle zurück, um eine lose Reihe von Dokumentarhörspielen zu initiieren. Die wahren Fälle, so hieß das Motto. Es sollte ein Nachtisch für Kriminalisten sein, das verrät ein altes Papier aus dem Archiv. Wer's mag, mag's mögen, starker Tobak ist dort ebenfalls zu lesen. Wir bringen nun wieder einmal gleich zwei Episoden dieser Radio Bremen-Reihe. In beiden geht es um berüchtigte Mordfälle. Zunächst Jagd auf Dr. Crippen von 1964 in der Regie von Joachim Hess. Wer kann sie noch zählen, die Filme, in deren Titel der Name Dr. Crippen auftaucht? Dr. Crippen, das ist gewissermaßen eine Markenbezeichnung für mit Intelligenz gepaarte menschliche Schlechtigkeit. Dr. Crippen, das ist auch im Film jedenfalls, der dämonische Medizinmann des Bösen. Wie aber war der Fall Dr. Crippen wirklich? Oh ja, es hat ihn gegeben, im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Und er trug viel dazu bei, dass Scotland Yard ein internationaler Begriff wurde. Alles begann damit, dass bei Scotland Yard ein Mann auftauchte und den Chefinspektor Tew zu sprechen verlangte. Mein Name ist Richardson. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, Inspektor. Setzen Sie sich doch, Mr. Richardson. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich nehme an, Sie kennen Dr. Crippen. Den Arzt? Wer kennt ihn nicht? Er ist immerhin ein berühmter Mann. Was ist mit ihm?